Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 4 bis 11. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besondere Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, und dem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allen entscheidet und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Gott segne dieses Wort. Gottes Gaben. In diesem 1. Korintherbrief schreibt uns Paulus, was es nun auf sich hat mit geistlichen Gaben. Und ich möchte euch hier einiges nur zur Kenntnis nehmen lassen, und zwar, dass ihr versteht, dass all das nur zur Wirkung kommt, wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Und wenn Menschen keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, greift das alles nicht. All das, was ich eben gelesen habe, trifft nicht zu. Und Gottes Gaben, das sind keine irgendwelche magischen Tricks oder irgendwie sowas. Das sind ganz spezielle, die wir in einer persönlichen Beziehung zu Christus stehen, ganz persönlich zugeschnittene Fähigkeiten, die letztendlich nur einem dienen. Und das ist den Körper Christus sozusagen, also der Kirche, der Glaubensgemeinde zu helfen und zu dienen. Also es wird zum Beispiel nicht so sein, dass in einer Glaubensgemeinde irgendjemand nun irgendwelche Wundergaben hat oder vollbringt, die nicht Christus dienen. Also es muss immer so sein, zum Beispiel wenn jemand irgendwie eine Sprachfähigkeit hat oder so, dann oder andere Sprachen sprechen kann, da muss dann auch immer jemand sein, der das auch interpretieren kann, wie das hier auch Paulus schreibt. Ganz, ganz wichtig, ja. Also wenn man in eine Gemeinde kommt oder wie auch immer, oder eine Gruppe von Leuten, möchte man fast sagen, wo verschiedene Leute, also verschiedene Sprachen sprechen, und das ist, man versteht gar nichts oder man weiß gar nicht, was hier eigentlich los ist, das komplette Chaos, dann würde ich fast also vorschlagen, wendet euch ab. Denn das ist eben nicht so, wie das die Bibel darstellt. Das ist dann irgendein anderer Geist, aber es ist nicht der Heilige Geist, der dahinter steckt. Ja? Lest dieses 12. Kapitel unbedingt durch, auch mehrmals, was Gottes Gaben anbelangt. Und vor allem in Vers 12, dann weiter mit bis Vers 26. Der Körper mit vielen Gliedern und Organen, wo Paulus eben beschreibt, dass eben der Körper, also der Körper Christus sozusagen, wir, die wir den Körper Christus bilden, als wir, die wir Jesus folgen, als reue Sünder, verschiedene Aufgaben haben. Ja? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das selber durchlest und dann versteht, was verschiedene geistliche Gaben sind. Manche geistliche Gaben, zum Beispiel Tote zum Leben wieder aufzuerwecken oder so, waren speziell zugeschnitten auf die Apostel, also zum Beispiel Petrus, Paulus, ja, und die hatten eben eine Funktion wieder auf Jesus Christus zu zeigen. Und diese Gaben waren also speziell für sie bestimmt. Wir haben also als Christen die Aufgabe, uns Christus unterzuordnen und ihn dann uns schalten und walten zu lassen, in und durch ihn, durch uns in unsere Herzen schalten und walten zu lassen und uns aufzuzeigen, was unsere Gaben sind. Das kann eine Gabe sein, das können auch mehr Gaben sein, ja. Aber was es auch ist, nimm das zu Herzen und lies das mal selber durch. Und es ist letztendlich wichtig, dass jede Gabe dazu dient, Gott zu ehren, unseren Herrn Jesus Christus zu ehren und die Glaubensgemeinde aufzubauen. Und darauf kommt es an, ja, mit Gottes Gaben. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für deine Gaben, die du uns gegeben hast. Und wir beten, dass alle Menschen in ihrer persönlichen Beziehung mit dir, mit Christus wachsen und du ihnen die Gaben aufzeigst. Und je mehr wir uns in der Bibel befassen und tagtäglich in der Bibel sind und die Bibel lesen und wahrnehmen, können wir in unserer Beziehung mit dir wachsen und du kannst uns die Gaben aufzeigen, die wir haben. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, aber es ist durch die Bibel, deswegen hast du uns die Bibel gegeben, um uns eins zu erklären, wie wir gerade gelesen haben, was denn geistliche Gaben sind und wie es funktioniert. Und aber eben auch dann uns zu diese Gaben zu zeigen, in unsere Herzen sprechen und dann auch hilfst zu gegebener Zeit, wenn wir bereit sind, wenn du sagst, dass wir bereit sind, und deinen Plan und deine Aufgaben erfüllen wollen und können, dann sagst du uns, wie, was, wo, wer und wann und hilfst uns damit, Herr Jesus. Wir danken dir für dieses Geschenk und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.